Erster Zedekia, der Sohn Josias, wurde König. Er wurde König anstelle von Schonja, dem Sohn Joachims. König Nebukadrezar von Babel machte ihn zum König über Juda. Zweiter aber Zedekia, seine Diener und das Volk hörten nicht auf Jahwe. Sie hörten nicht auf die Worte, die Jahwe durch Jeremia sagte. Dritter König Zedekia sandte Juchal und den Priester Zephania zu Jeremia. Juchal war der Sohn von Selemia. Zephania war der Sohn von Maseja. Der König bat Jeremia, bitte Jahwe, unseren Gott, für uns. Vierter Jeremia ging frei unter dem Volk. Man hatte ihn noch nicht ins Gefängnis gebracht. Fünfter das Heer des Pharao kam aus Ägypten. Die Chaldäer belagerten Jerusalem. Sie hörten von dem Heer des Pharao. Darum mussten sie die Belagerung von Jerusalem beenden. Sechster dann sprach Jahwe zu dem Propheten Jeremia. Siebter Jahwe, der Gott Israels, sagt, sagt dem König von Juda, er hat euch zu mir geschickt, um mich zu fragen. Das Heer des Pharao kam, um euch zu helfen. Es wird bald nach Ägypten zurückkehren. Achter die Chaldäer werden auch zurückkommen. Sie werden die Stadt belagern. Sie werden sie einnehmen und verbrennen. Neunter Jahwe sagt, täuscht euch nicht selbst, denkt nicht, die Chaldäer gehen ganz weg von uns. Sie werden nicht weggehen. Zehnter ihr könntet das ganze Heer der Chaldäer besiegen. Nur wenige schwer verletzte Männer würden übrig bleiben. Aber diese Männer würden aufstehen. Sie würden die Stadt trotzdem verbrennen. Elfter das Heer der Chaldäer musste die Belagerung von Jerusalem beenden. Das war wegen des Heeres des Pharao. Zwölfter Jeremia verließ Jerusalem. Er wollte in das Gebiet von Benjamin gehen. Dort wollte er seinen Besitz bekommen. 13. Jeremia kam zum Benjamin-Tor. Dort war Jeria, der Sohn von Selemia und Hanania. Jeria war der Wächter. Er hielt Jeremia an und sagte, du willst zu den Chaldäern gehen. 14. Jeremia sagte, das ist eine Lüge. Ich will nicht zu den Chaldäern gehen. Er hörte nicht auf Jeria. Aber Jeria nahm Jeremia fest. Er brachte ihn zu den Anführern. 15. Die Anführer wurden wütend auf Jeremia. Sie schlugen ihn. Sie brachten ihn ins Gefängnis. Das Gefängnis war im Haus von Jonathan, dem Staatsschreiber. 16. Jeremia kam ins Gefängnis und in die Zellen. Er blieb dort für lange Zeit. 17. König Zedekia ließ Jeremia holen. Der König fragte ihn heimlich in seinem Palast, hat Jahwe etwas gesagt? Jeremia antwortete, ja. Er sagte, du wirst dem König von Babel ausgeliefert werden. 18. Jeremia fragte König Zedekia, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich dir, deinen Dienern oder dem Volk getan? Warum habt ihr mich ins Gefängnis gebracht? 19. Wo sind eure Propheten jetzt? Sie sagten euch, der König von Babel wird nicht kommen. Er wird nicht über euch und dieses Land kommen. 20. Mein Herr und König, bitte hör mich. Bitte, hör auf meine Bitte. Lass mich nicht in Jonathans Haus zurückgehen. Ich will dort nicht sterben. 21. König Zedekia gab einen Befehl. Man brachte Jeremia in den Wachthof. Man gab ihm jeden Tag ein Brot. Das Brot kam aus der Bäckergasse. Er bekam Brot, bis kein Brot mehr in der Stadt war. Jeremia blieb im Wachthof.